Der Kandidat. Ein Hörspiel nach der gleichnamigen Komödie von Karl Sternheim. Wo ist Herr Russek? In seinem Arbeitszimmer, Herr Grübel. Aber die Damen mit dem jungen Grafen Reit im Garten. Dieser Idiot. Ich warte, bis er fort ist. Ich nicht. Melden Sie mich bitte an. Sehr wohl, Herr Seidenschnur. Was haben Sie? Sie sind erregt? Wirklich? Geldsorgen natürlich. Ich habe es Ihnen vorausgesagt. Als einfacher Angestellter, Reitpferde, Jagdausflüge, Sektgelage. Warum leihen Sie kein Geld von Russek? Ausgeschlossen. Ich muss das Geld aus meinem Geschäft nehmen und Sie haben es doch nicht verschmäht. Das ist etwas anderes. Sie machen dem Töchterchen den Hof in der Hoffnung eine reiche Heirat. Ich bete Luise an, Herr Seidenschnur. Sie sind ein seltener Gast hier geworden. Bei dem neuen Geschmack der Russeks, seit Sie mit den Grafen Reit verkehren, der Diener Gamaschen trägt, ist unser einer nicht mehr gut genug. Jetzt will er, um sich ganz lächerlich zu machen, Abgeordneter werden. Also wirklich? MDR. Das macht sich gut auf der Visitenkarte. Packt einen ein Schutzmann am Kragen. Mann, wissen Sie nicht, ich bin Abgeordneter. Wir persönlich sind dabei zu nichts verpflichtet. Pardon, das verstehe ich nicht. Da er nach seinen politischen Grundsätzen nur als Kandidat des Freisinns in Betracht kommt, wir aber ausgesprochen nationalliberal denken... So stimmten Sie gegen ihn? Das steht annähernd fest. Aber was wollen Sie unter solchen Umständen in diesem Haus? Dem kleinen Bach gefällig sein. Dem Redakteur der Volksstimme? Wir kennen uns. Er bat mich, ihn bei Russek einzuführen. Merkwürdig. Warum wendet er sich nicht an mich, einen Aktionär der Zeitung? Sieh hier, Grübel, mein guter Seidenschnur. Ihr wollt die Ersten sein, meine Lieben. Ich bin gerührt. Wir wissen von nichts? Ahnungslos. Sie sind im Haus. Eine konservative Abordnung schlägt mich zum Kandidaten des Wahlkreises vor. Konservativ? Und Sie wollen annehmen? Warum nicht? Ich bin doch konservativ. Ein solches Anerbieten ist nicht ernst zu nehmen. Was heißt das? Man nimmt eine Kandidatur nicht ohne weiteres an. Seit 2 Jahren denke ich nichts anderes. Wollen Sie gleich alles aufs Spiel setzen? Warum gehen Sie? Mein Geheimnis. Gleich werden Sie sehen und staunen. Ein merkwürdiger Jüngling. Ich möchte Ihnen einen anderen vorstellen. Bringen Sie ihn nur. Er könnte Ihrem Geschmack nicht entsprechen. Herr Bach. Der? Ausgeschlossen. Dichter sind mir widerlich. Dienstag vor 8 Tagen finde ich morgens im Garten an den Spalieren einen Brief. Großes Kuvert mit der Aufschrift für Sie. Selbstverständlich mache ich ihn auf, lese eine blödsinnige Liebeserklärung in Versen, ohne Unterschrift. An wen? Aus verschiedenen Umständen wird mir klar, meine Tochter Luise ist die angeschmachtete Dame. Und wodurch wird Bachs Täterschaft bewiesen? Er ist der Einzige, der in der Gegend notorisch dichtet. Ein Mitgiftjäger. Unverschämter Habenichts. Auch andere sind hinter ihrer Tochter her, weil sie Geld hat. Man lebt hochadelig und elend auf den heruntergekommenen Gütern seiner Vorfahren. Sie sind mit Grundschulden überlastet, die Erde ausgesogen. Da bleibt der Sohn und seine reiche Heirat die Rettung. Es gibt einen wohlhabenden bürgerlichen Nachbarn, über den man sich zwar lustig macht. Wer sagt das? Die Dienstboten. Meine Haushälterin hat es von der Reitschen Köchin. Sie sprechen von dieser Verbindung als von einer abgemachten Tatsache. Bedenken der etwas skeptischen Gräfin wurden von dem alten Grafen mit der Entgegnung abgelehnt. Der Kerl wird sich bis in die Knochen geehrt fühlen. So, bis in die Knochen. Man ist durchaus sicher. Geehrt. Dicht vor meiner Wahl zum Abgeordneten. Sie werden sich täuschen. Graf Reit. Die Unterredung, die ich von Ihnen erbart, hat den Zweck. Ich verschwinde. Unter uns bedarf es keiner Umstände. Ich komme im Voraus Ihrer Einwilligung gewiss, Sie im Namen meines Sohnes Franz Achim Gaspard, Grafen von Reit, um die Hand Ihrer Tochter Luise zu bitten. Sie sagten? Bis jetzt nichts. Ich vergaß. Es ist bestimmte Aussicht vorhanden, eine Pension für ihn als Mitgift. Notar Detmichel, der Verwalter der Papiere, wird nicht verfehlen. So reden Sie doch. Selbstverständlich fühle ich mich hoch geehrt, Graf. Aber... Was aber? Man wird Ihnen mein Vermögen übertrieben haben. Glauben Sie vielleicht, die Grafen reiten? Der Gedanke liegt mir fern. Trotzdem bin ich nicht so reich, wie man annimmt. Der Unterschied wird gering sein. Mit einem bedeutenden Einkommen leben wir auf großem Fuß. Meine Frau hat kostspielige Liebhabereien. Ich ließ die Straße zwischen Hohenstechow und Prinitz auf meine Kosten bauen. Die neue Schule wurde aus meinen Mitteln errichtet. Das ist bekannt, Herr. Obwohl ehemals Bankier und Sohn eines solchen, bin ich nicht, was man ein Mitglied der Haute Finance nennt. Wenn auch. Die Abkunft des Grafen Achim würde kein Hindernis sein. Wohl aber, Ihr Sohn hat keinen Beruf. Ein Edelmann weiß, die Waffen zu führen. Gut, er weiß. Aber er ist nicht Soldat. Ich ziehe es vor, meine Tochter einem Mann zu geben, dessen Besitz sogar noch geringer ist. Hören Sie auf, ohne Vermögen. Doch, Graf. Einem Mann, der arbeitet. Einem Proletarier sogar. Das heißt, die gute Geburt verachten. Jawohl. Schließlich bin ich ein Kind des Volkes. Das verraten Ihre Manieren. Vom Klang eines Namens lasse ich mich nicht blöffen. Und wir uns nicht vom Klappern des Geldes. Man beugt sich nicht mehr vor dem Adel. Es scheint so. Ihr Großvater war Bedienter in unserem Hause. Wollen Sie mich beschimpfen, Herr? Der gute Ruf ist heutzutage ein ganz persönliches Verdienst. Das meine ist über Ihre Anpöbelung erhaben. Erwarteten mich nicht die Honoratioren, die mir die konservative Kandidatur anbieten. Mir zuerst hat man sie angetragen. Aber mit Rücksicht auf Sie habe ich abgelehnt. Bei derartigem Mangel an Zartgefühl jedoch, bei der Aufdeckung Ihrer Grundsätze, in denen Sie sich geradezu als krasser Sozialdemokrat entpuppen. Wer sagt das? Als Helfershelfer der Anarchie. Jetzt werde ich mich aufstellen lassen. Konservative Abgeordneter, verstehen Sie mich? Und wir werden sehen, wer von beiden siegt. Der Landrat ist mein Freund, mein Lieber. Wollen sehen. Ich habe die Ehre. Wer ist imstande, mich als Sozi hinzustellen? Vielleicht war es dumm, so brüsk abzulehnen. Aber ich kann doch diesem verkrachten Grafen nicht meine Tochter geben. Dumm in jedem Fall. Schon Grübel und Seidenschnur scheinen meine Kandidatur für nicht sicher zu halten. Ich muss den Konservativen beweisen, ich bin der konservativste Mann des Landes. Ultrakonservativ. Ganz ultra. Na, was gibt's schon wieder? Mein lieber Mitbürger, die hier versammelten Wähler bieten Ihnen durch mich die Kandidatur der Nationalliberalen, also jener Partei, an, die den Wahlkreis in der vorigen Session im Reichstag vertreten hat. Aber, meine Herren... Ganz auf Ihrer Seite sind die Gemeinden Hohenstechow, Alsund, Prinitz, Böllnitz, Wustrow, Palzow, Hohenwaldau, Überkirchen und andere. Kurz, wir verfügen über ein Mehr von 1500 Stimmen und Ihre Wahl steht fest. Meine Herren! Darf ich Ihnen einige Ihrer politischen Freunde vorstellen? Herr Blattgold, Fabrikant. Sagen Sie nur ruhig, Schuster. Herr Gistel, Besitzer des Hotels zum Goldenen Lamm und Spediteur. Herr Schäfer, Baumschulbesitzer. Herr Uhl, Rentner. Und hier, der tapfere, verabschiedete Hauptmann Huter. Ah, das Heer. Wir alle sind überzeugt, Sie werden die große Aufgabe mit Würde lösen. Nun reden Sie doch. Meine Herren, Mitbürger. Meine Grundsätze sind die Ihren. Wie Sie bin ich ein Kind meines Landes. Wie Sie dulde ich keinen Angriff auf Recht und Freiheit. Ich will ein Verteidiger sein gegen jede Anmaßung, woher sie auch kommt. Vor allem müssen Sie den Zoll auf Häute und Leder aufheben. Häute? Absolut. Nichts wird für das Fuhrwesen getan. Der Hafen ist unerschwinglich. Tatsächlich steht die Landwirtschaft... Ich rede vom Fuhrwesen, nicht von der Landwirtschaft. Selbstverständlich. Nur damit kann die Regierung... Ihr Eisenbahnprojekt Pöllnitz-Wustrow ist von einer Dummheit... Blödsinnig! Man kann die Kinder mangels einer Bahnverbindung nicht ins Gymnasium schicken. Einer meiner Söhne hat geistige Anlagen. Fabelhaft. Mitbürger, ein Wort. Nachdem unser Freund mit einer Schlichtheit der Sprache, die ich als antik bezeichnen möchte, alle Erwartungen so schön bestätigt hat, bin ich hochbeglückt, hier Vermittler zu heißen. Um das Ereignis, aus dem unserem Wahlkreis neue Schicksale erstehen können, würdig zu feiern, erlauben Sie mir, am kommenden Montag in meiner Fabrik eine kleine Bowle zu geben. Montag! Bowle! Bravo, bravo! Und jetzt ziehen wir uns zurück. Auf Wiedersehen! Bis Montag, Herr Husek! Die Sache wird sich machen lassen. Auf Wiedersehen! Ein paar nette Worte für Blattgold. Er ist der Anführer. Herr Blattgold. Bitte? Können Sie mir nicht ein halbes Dutzend Paar Stiefel machen? Ein halbes Dutzend? Und 10 Paar Halbschuh. Ich lege auf einen großen Vorrat Schuhwerkgewicht. Ich werde sie gleich in Angriff nehmen. Ein paar Füchse habe ich zu verkaufen, die sich prachtvoll vor Ihrem Landauer machen werden. Wollen Sie sie ansehen? Nächster Tage. Ich mache Ihnen eine Skizze zu dem Eisenbahnprojekt, und zwar so, dass mein Terrain in der Mitte liegt. Ausgezeichnet. Ich bringe Ihnen meinen Sohn, damit Sie selbst sehen, welch ein Jammer es wäre, ein so begabtes Kind ohne höhere Schulbildung zu lassen. Einverstanden. Das nenne ich einen Politiker. Es lebe Russek! Hoch! Hoch! Hoch! Lieber Freund, ich bin auszudrücken ja nicht imstande. Habe ich es gut gemacht? Nicht wahr? Ihre Sehnsucht war groß. Daran krepiert wäre ich. Seitdem ich auf dem Lande wohne, seit 2 Jahren, fühle ich mich elend. Nach dem Essen abends schlief ich vor Langeweile ein. Der Arzt sagt zu meiner Frau, ihr Mann muss irgendeine Beschäftigung haben, die ihn ein bisschen zerstreut. Und da kam Ihnen der Gedanke, Abgeordneter zu werden. Gewiss. Und nun waren Sie es. Sie allein. Anfangs standen die Arbeiter unserer Fabriken gegen Sie. Sie seien nicht genug links. Ich nicht links? Jetzt aber, ich habe wie ein Hamster gewühlt. Mehr als ein Bruder sind Sie mir. Ein Kind. Ich könnte es sein. Als Schwiegersohn, möchten Sie das? Spaßmacher. Aber nein. In Ihrem Alter heiratet man nicht. 34. Just der rechte Augenblick. Ein einfacher Direktor der Henschelschen Spinnereien mit 15.000 Mark. Und einer bedeutenden Gewinnbeteiligung. Aber in den Jahren, wo der Gewinn ausbleibt... Sie stehen vor einer großen Konjunktur. Sie haben Schulden, fällige Wechsel. Und Aussicht zu erben. Ihre Tante? Daran glauben Sie selbst nicht. Sie ist 55, hat eine eiserne Gesundheit und ist mit Ihnen verzankt. Nein, mein Lieber. Ich ziehe es vor, meine Tochter einem Mann zu geben, dessen Besitz, wenn auch gering, doch fundiert ist. Einem Gutsbesitzer, bescheidenem Rentner oder so etwas. Sie verweigern sie mir also? Kindchen, da müssen Sie vernünftig sein. Ich habe Sie gern, stehe Ihnen nach jeder Richtung hin ganz zur Verfügung. Aber das, nein. Und nun will ich schleunigst ein politisches Glaubensbekenntnis aufsetzen. Haben Sie keine Angst, es wird großzügig sein, Schwung haben. Ich werde Ihre Erwartung nicht enttäuschen. Und kommen Sie doch mal zu Tisch. Besonders auf das knifflige Eisenbahnprojekt will ich mich werfen. Idiot. So weit wäre ich also. Nirgends aber in der Welt, Schafskopf, findest du einen, der sie besser liebt als ich. Was tue ich? Wie mache ich ihm Angst? Alles, was bis jetzt erreicht wurde, der Ausgang vor allem, muss sofort wieder in Frage gestellt werden. Einen Kandidaten des Freisinns aufstellen, wie die Partei wollte? Warum nicht? Mancher wird zufrieden sein, mehr links wählen zu können. Wen? Seidenschnur natürlich. Der brennt vor Verlangen, Russik den Platz abzujagen. Noch ist nichts festgelegt. Die Wähler sind mit ein paar intriganten Worten. Alles ist in einer spannenden Schwebe zu halten. Die Zeitung Bach steht unbedingt zu meiner Verfügung. Und dann, Herr Russek, hangend und langend in schrecklicher Pein, sollen Sie mir Ihre Tochter anbieten, offerieren. Miss Evelyn, sagen Sie mir, ist Luise... Sehr unglücklich. Dieser Wahlskandal. Er sei ein nur schlechter Mensch. Wie niedrig seine Kandidatur. Warum, Miss? Herr Rusek lieh ihm eine große Summe vor einiger Zeit. Sie ist noch nicht zurückgegeben. Darum also fürchtet sich Seidenschnur. Herr Rusek, aus Zartgefühl wird es gerade jetzt nicht verlangen, aber... Und Luise? Hat sehr viel geweint, als sie die Unmöglichkeit ihrer Heirat erfuhr. Wirklich? Aber ihr Vater, bedauert er jetzt? Nein. Aber er hat Angst vor ihnen. Das hoffe ich. Wegen der Arbeiter und der Volksstimme, die ihnen gehören soll. Aber nicht wahr, da entscheidet Herr Bach. Sie sollten sich mit Herrn Rusek versöhnen. Das scheint mir schwierig. Ich bin sicher, Herr Rusek ist gern bereit. Es liegt Luises wegen in ihrem Interesse. Alle sollen zufrieden sein. Sie, Luise, ich und Herr Bach. Ich will mein Möglichstes tun. Das ist schön. Guten Abend, Sir. Ein Fotograf will mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Ein Phrasendrescher, den ich ernährt habe. Dazu rühmt er sich ihrer Beihilfe. Wie zum Teufel ist er auf die Idee verfallen? Die Partei hat ihn aufgestellt. Mir gegenüber rechtfertigte er sich mit der Behauptung, Sie würden wirklich freiheitlichen Ideen abtrünnig. Erfolge der Pflicht seines Gewissens. Weil ich ein Gemäßigter bin? Ich protestiere gleicherweise gegen den Ansturm des Umsturzes wie gegen die Reaktion und ihren Graf Reit. Den Inbegriff des protestantischen Gotizismus. Geltung der Gesetze verlange ich und Achtung vor Besitz und Hergebrachtem. Da steckt's. Man findet sie nicht modern, nicht fortschrittlich genug. Vor allem bin ich fortschrittlicher als Seidenschnur. Wenn Sie wollen, gebe ich es Ihnen schriftlich. Der Mann fotografiert, wie es zur Zeit Maria Stuarts Mode war. Ich bin für Aufhebung der Schutzzölle, der indirekten Steuern. Bravo. Für Pressefreiheit, jüdische Reserveoffiziere und eine Wahlkreiseinteilung, die das allgemeine Wahlrecht richtig zur Geltung bringt. Das können Sie Ihren Arbeitern sagen. Sehr gut. Ziehen Sie also Seidenschnur vor und er protzt mit Ihnen durch die ganze Stadt. Wer sagt Ihnen, dass ich ihn wähle? Das steht nicht unbedingt fest. Hängt doch von aller Hand ab. In der Politik steht nie etwas endgültig fest. Sehr richtig. Da heißt es lavieren, Gegensätze ausgleichen. Sehr richtig. Und um Ihr Vertrauen zu erwidern, gestehe ich Ihnen, als Seidenschnur nach Ihrer abschlägigen Antwort zu mir kam, gab ich nur meinem Groll nach. Das beweist Charakter. In meiner Liebe zu Ihrer Tochter verfluchte ich Sie. Ihr Abfall hat mich innerlich erschüttert. So geben Sie mir Hoffnung? Nach reiflicher Überlegung erscheint mir Ihre Stellung annehmbarer. Denn abgesehen von den 20.000 Mark Gehalt... 15.000. ...und dem Anteil am Reingewinn haben Sie Ihre Tante. Und da sie an Darmkrebs leidet... Also, mein Lieber, seien Sie in einer Stunde etwa, wenn es dunkel ist, wieder hier, wie zufällig. Dann wollen wir sehen. Ihre Anhänger. Sie zechen auf Ihre Kosten im Lamm. Ich sagte Ihnen, Sie übernehmen heute und sonst die Zeche. Bis zu einer gewissen Höhe. Seidenschnur, ein ernstes Wort. Haben Sie die Sache, in die Sie sich stürzen, wohl bedacht? Es ist keine Kleinigkeit, Abgeordneter zu sein. Alle haben nichts, sie werden sich an Sie hängen. Ich verstehe es, Leuten die Tür zu zeigen. Ihre Geschäfte werden stark darunter leiden. Das Leben in Berlin ist teuer, trotz Diäten. Kino, Theater, Tingeltangel. Gut, man macht sich die Ausgabe. Ich sehe offen gesagt keinen Vorteil für Sie dabei. Vielleicht können Sie übrigens durchfallen. Wissen Sie etwas? Nur, dass Rusek in der Meinung steigt. Der Wahlkreis gehört eben seit langem den Nationalliberalen. Das ist kein Grund. Zumal die sozialdemokratischen Arbeiter so links als möglich wählen werden. Dazu ist Rusek, wie Sie selbst zugaben, ein Esel. Was beinahe seinen Erfolg verbirgt. Man sagt, Sie sind ihm Geld schuldig. Das müssten Sie zuerst zurückgeben. Dann zahlen Sie mir Ihre Schulden. Das ist stark. In dem Augenblick, da ich Ihnen einen unbezahlbaren Dienst leiste, so etwas. Ohne mich dächte niemand an Ihre Wahl. Aber ich bin nicht unerschöpflich. Von allen Seiten macht man jetzt an mich Ansprüche. Im Lamm und anderswo kneipen die Kerls auf meine Kosten, dass es eine Art hat. Einem stehen die Haare zu Berge. Was gibt's, Herr Gistel? Habe die Ehre. Grüß Gott, Herr Grübel. Ich habe da ein Füchsener Seidenschnur. Sehr preiswert. Das können Sie gut für Ihre Wahlritte gebrauchen. Ich werde zu Fuß gehen, danke. Eine Gelegenheit. Sie bietet sich wieder. Zu Ihren Diensten. Grüß Gott. Glauben Sie, Russek hätte das abgeschlagen? Der Mann hat eine Kneipe und wird sie vor seinen Gästen zerreißen. In diesem Augenblick verlieren Sie 50 Stimmen. Ich bin es satt, Sie zu unterstützen. Aber beruhigen Sie sich. Ich bin es satt. Was bedeutet der Lärm? Oh, ich komme! Ich fliege! Herr Notar Detmichel? Ich komme, Ihnen einen Dienst zu erweisen. Als Anhänger des Grafen? Der Graf gibt seine Kandidatur auf. Persönlicher Umstände halber und infolge der Erfahrungen, die der erste Tag der Wahlkampagne gebracht hat. Um nun dem brüsken Terrorismus des Fortschritts mit Seidenschnur, diesem Dorfkatelina an der Spitze... Dorfkatelina ist himmlisch. Das darf ich notieren. Einen wohltuenden Gegensatz in unserer Partei gegenüberzustellen, muss anstelle des Grafen, dessen bloßer Name schreit, ein Gemäßigter stehen. In der Erkenntnis dieser Tatsache hatten wir auch gleich zu Anfang Ihnen die Kandidatur angeboten. Leider ist durch Familienangelegenheiten, die mit der Sache gar nichts zu schaffen haben, Ihr Standpunkt beeinflusst worden. Obwohl natürlich nicht das Geringste verloren ist, da der Umschwung Ihrer Meinung noch nicht einmal im engsten Stadtkreis überall bekannt geworden ist. Und wollen Sie glauben, der Graf mit der ihm eigenen ritterlichen Art sagte noch eben, ich verarge es Herrn Russek gar nicht. Bei Gott, ich auch nicht. Und nichts möchte ich lieber, als mich mit ihm über Wahlinteresse und Volkswohl unterhalten, ehe alles an diesen Anarchisten Seidenschnur verloren geht. Aber ich will ihn mit Vergnügen empfangen. Er ist da. Wartet im Garten. Es ist fast dunkel. Seien Sie unbesorgt, niemand hat mich gesehen. Nehmen Sie vor allem den Ausdruck meines Bedauerns. In der Erregung übertreibt man Grundsätze. Ich ehre das, Graf. Dazu die Krankheit meines Sohnes. Ist er krank? Nerven. Nach einem solchen Schlag. Aber er beweist Haltung. Es muss traurig für ihn gewesen sein. Ach, trostlos. Ganz plötzlich geben Sie Ihre Kandidatur auf, nachdem Ihnen immerhin eine Anzahl Stimmen gewiss war. Sehr viele. Auf dem flachen Lande ist der Anhang enorm. Würde man aufzählen? Zuerst Reit, wo ich wohne, ist für mich. Dann Stalzig, Mettenheim, Buttenheim, Pilnitz. Pilnitz nicht? Todsicher. Dann hat mich Grübel belogen. Mehlig, Hausdorf gehören mir ebenso wie Axbach, Aden, Bachwitz, Beilbronn, Buchwald, Köslin, Donau, Dermersheim, Deutenhofen, Elsbach, Fischerbute. Das ist ja fürchterlich. Alles steht dort wie ein Mann zu mir und ist zu meiner unbedingten Verfügung. Sagte ich Ihnen, Sie sollen irgendwen, beispielsweise Sie, wählen. Da meine Opposition noch nicht einmal in der Stadt selbst überall bekannt ist, es außerdem immer höhere politische Gesichtspunkte gibt und wir doch im Grunde ich sowohl wie Sie, Graf, aufbauen und nicht zerstören wollen. Ich verabscheue alle umstürzlerischen Ideen, die schamlose Herrschaft der Presse mit ihrer Forderung schrankenloser Aufklärung, jüdischer Reserveoffiziere. Das Land ist durch sittenlose Bücher verseucht. Man treibt verbrecherisch einen Kult alles Neuen, Wurzellosen. Ihre Worte wirken wie eine frische Brise auf mich. Ja, wenn ich wahrhaftig sein soll, ich hasse die Herrschaft des Pöbels wie die des beschränkten Kleinbürgers. Ich weiß nicht, welcher Taumel mich gestern mitriss. Oh, Sie gehen zu weit. Nein, ich habe mich schuldig gemacht. Denn glauben Sie mir, Graf, ich bin au fond konservativ bis in die Knochen. Höchstens das Kleinigkeiten. Hier bringe ich neue Wähler, denen ich bewiesen habe, die Ideen Seidenschnurs entsprechen keinerlei Forderungen heutiger Tage. Und nach dem, was Sie mir vorhin erklärt, kommen diese Leute bei Ihnen besser weg als bei ihm. Es sind nicht Fortschrittler, sondern Sozialdemokraten, die einen Kompromiss wollen. Sozialdemokraten? Aber... Ja, Herr, wir sind's. Ja. Noch eben donnerten Sie gegen diese Kerls. Erlauben Sie, es gibt verschiedene Auffassungen. Das ist zu viel. Ich breche doch nicht mit Ihnen, Graf. Hier ist nur augenblickliche Verwirrung. Mit der Anarchie schließt man keine Pakte. Ich habe genug. Von heute an bin ich mit aller Kraft gegen Sie. Ja, war der für Sie? Nun wissen wir Bescheid. Mahlzeit. Wir kehren zur Seidenschnur zurück. Sie müssen zugeben, Sie bringen einen in die peinlichsten Situationen. So entschließen Sie sich doch endlich, Donnerwetter. Warum denn nur so einseitig? Jede Partei hat ihr Gutes. Aber die eine mehr Stimmen als die andere, und das ist die unsere, Donnerwetter. Geistreich. Fabelhaft. Ja, es ist kein Wunder, dass man sie liebt. Wer liebt mich? Eine Jungfrau beispielsweise. Mit Namen Luise. Also wirklich? Endlich. Tausend Dank, lieber Herr Rosek. Jetzt will ich mich aber für Sie in den Strudel stürzen, ins Zeug legen. Behaupte einfach, man hat Sie missverstanden, Wortglaubereien. Und was die Volksstimme angeht. Da sind Sie doch Herr. Ungeheuer viel hängt jetzt von Bachs persönlicher Anteilnahme, vom Schwung seiner Artikel ab. Man müsste eine Frau. Hören Sie, ich weiß so gut wie sicher, der junge Dichter und Politiker interessiert sich für Miss Evelyn. Die Verse waren für die Engländerin bestimmt? Sie lieben sich. Ich war davon überzeugt. Setzen Sie es schleunigst und mit Nachdruck in Szene. Jede Minute ist kostbar. Inzwischen lösche ich den schlechten Eindruck von eben bei den Wählern wieder aus. Evelyn, liebes Kind, Sie könnten mir einen Gefallen tun. Es handelt sich um einen Gang in die Redaktion der Volksstimme zu Herrn Bach. Das will ich gern. Ich werde nicht weit laufen müssen. Um diese Zeit geht Herr Bach jeden Abend hier auf der Promenade mit seiner Zigarre spazieren. Aber der Anstand! Ich tue es gern. Ich verbiete es, Fräulein. Lassen Sie uns allein. Sehr wohl, gnädige Frau. Du kommst manchmal auf sonderbare Einfälle. Wie kannst du der Gouvernante solchen Auftrag geben? Es handelt sich um die Wahl? Selbstverständlich. Ich dachte, Evelyn könnte wegen ihres Flirts mit Herrn Bach... Dir schwebt Goethe vor. In heiklen Dingen frage nur das Weib und so weiter. Richtig. So lass mich das machen. Glaubst du? Es handelt sich... Du brauchst mir das nicht erst auseinanderzusetzen. So vertraue ich dir meine Sache an. Gnädige Frau. Herr Bach, irre ich nicht. Leider, gnädige Frau. Warum leider? Weil ich das Unglück habe, für Zeitungen zu schreiben. Erlauchte Geister können alles anfassen, ohne sich zu besudeln. Wenn man nebenher dichtet, vorzüglich dichtet. Warum spotten Sie? Ich spotte nicht. Ich glaube an Ihre Zukunft. Die Atmosphäre, in der ich atme, macht meine Zukunft aussichtslos. Kunst gedeiht nicht auf dem Boden einer für die Philister zurechtgemachten Meinung. Um mein Leben zu fristen, muss ich mich zum Tintenkuli erniedrigen. Benutzen Sie den Einfluss Ihrer Feder, sich Menschen von Rang und Ansehen zu verpflichten. Was Ihre Gefühle angeht, so verschweigen Sie sie aus Stolz. Und aus Vorsicht. In einiger Zeit, wenn wir in Berlin sind... Dort zu leben, habe ich nicht die Mittel, Gnädigste. Wer weiß. Benutzen Sie Ihr Talent im Dienst von Leuten, die Ihnen Ihre Dankbarkeit beweisen können. Aber es ist spät. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie wiederzusehen, Herr Bach. Im Namen Gottes bleiben Sie. So lange habe ich diese Gelegenheit herbeigesehnt, 1000 Listen vergeblich angewandt, zu Ihnen zu gelangen. Und eben schien mir, Sie erwarteten etwas von mir. Befehlen Sie. Ich gehorche blindlings. Welche Ergebenheit! Denn Sie erfüllen mich ganz. Steige ich, um besser zu sehen, manchmal den Hügel über dem Städtchen hinan, suchen meine Augen Ihr liebes Haus, weiß im grünen Garten versteckt. Erscheinen Sie, weit hin auf der Straße, packt mich Schwindel. Mein Blick hängt an ihrem Schleier, der, ein blaues Wölkchen, hinter ihnen weht. Verzeihen Sie mir. Stoßen Sie mich nicht von sich. Ich erkühnte mich, Verse zu schicken, Worte, die ich nachts an Sie richte, denn Sie sind mir Inspiration, Muse, Verzückung und Qual. Mein Mut, Sie anzuhören, erstaunt mich selbst. Doch die Leute hier haben böse Zungen. Die geringste Unbesonnenheit kann sie verderben. Stumm wird mein Auge, mein Mund sein. Wann zum ersten Mal darf ich Sie in Ihrem Hause sehen? Treiben Sie, beeilen Sie nichts. Berauben Sie uns durch jähe Handlungen nicht des Glücks, uns einem höheren Geschick vielleicht hingeben zu dürfen. Und mein Mann... Ihretwegen will ich Ihnen meinem Blatt zum Politiker stempeln, zu einem Bismarck, wenn Sie wollen. Er wird es Ihnen lohnen. Und... Was und, gnädige Frau? Nicht dem Geschick vorgreifen. Gnädige Frau. Da ist der Platz des Präsidenten. Rechts und links die Protokollführer. Und ich? Ich brauche eine Tribüne. Und ein Glas Wasser. Ist Zucker drin? Ja. Alles sitzt. Der Präsident eröffnet die Sitzung und jemand ergreift das Wort. Wendet sich an mich und fragt mich, wo sitzt der Kerl? Rechts nehmen wir an. Gut. Also, ich behalte meine ruhig lächelnde Miene und stecke die Hand in die Weste. Na, das ist zu tief. Oh Gott, wieder packt mich diese plötzliche Angst hier in der Magengegend. Es geht vorbei. Vorwärts, keine Schwäche. Also, und das sagen Sie mir, mein Herr? Beide Hände gegen die Brust gestemmt, beuge ich mich vor. Ich, der ich durch 40 Jahre, dessen völkisches Gefühl voll und ganz ich, ach, Sie glauben es ja selbst nicht. Alles lauscht, bewegungslos. Er erwidert, und nun von neuem ich. Sie verneinen ja den Fortschritt, Herr. Vom Urmenschen angefangen, bis zum Künstler, mit seiner großzügigen Inspiration schürft alles. Und die Bourgeoisie? Ruft er dagegen. Gerade die Bourgeoisie, sie ist der Hort, der Springquell. Goethe mit Schiller waren Bürger. Und das Volk? Was wird mit dem Volk? Höchste Stimmentfaltung jetzt. Das Volk? Das Volk ist groß. Und immer werde ich mit Stolz die schwielige Hand des Arbeiters halten. Schlag gegen die Brust. Und wer wir sozial, wer wir politisch sind, der erste Faktor der Würdigkeit ist das Herz, das Menschentum. Bravo, bravo, bravo. In diesem Sinne etwa. Herr Russek, Sie kommen! Meine Herren, manchem der Männer, die ich hier versammelt sehe, fällt die Entscheidung schwer, ob er bei der Wahl seine Stimme dem Kandidaten der Nationalliberalen oder dem der Fortschrittlichen Volkspartei, die ja beide seiner politischen Überzeugung nicht fernstehen, geben soll. Und so hängt von der Persönlichkeit des zu Wählenden und seinen politischen Fähigkeiten in unserem Fall ganz besonders viel ab. Wir werden heute Herrn Russek und morgen Herrn Seidenschnur hören. Die Sitzung ist eröffnet. Der Redner bitte hierher hinter diesen Tisch. Ich bitte Herrn Russek, uns etwas über die Eisenbahnen zu sagen. Hätte man zur Zeit Karls oder selbst Friedrichs des Großen behauptet, der Tag werde kommen, an dem es möglich sein würde, in 3 Stunden... Nein, nicht so. Soll man die Bahn Pöllnitz-Wustrow über Bachwitz oder über Hohenwaldau führen? Bachwitz ist für uns von größerem Vorteil. Erklären Sie sich für diese, Herr Rosseck? Natürlich bin ich für den Weg, der möglichst schnell die Weltstädte, den menschlichen Genius mit uns verbindet, auf das Wohlstand in den Schoß unserer Bevölkerung getragen wird. Bahnen ruinieren den Bauer. Sie dienen der Konkurrenz. Ja, so ist es doch. Sie leugnen also den Fortschritt, Herr? Den Fortschritt, der vom Urmenschen an... Und die Frachten? ...bis zum Künstler mit seiner großzügigen Inspiration... Lassen Sie mich doch ausreden. Das Wort, Herrn Gistel. Mit dem Durchjagen der Züge müssen die Reisenden aus unserer Gegend verschwinden. Außerdem wird das Fuhrwesen zugrunde gerichtet. Da sieht man, wie sie unsere Interessen wahren. Aber ich versichere... Es wird den freien Austausch erleichtern. Natürlich. Durch die schnelle Beförderung der Waren kann die Brüderlichkeit des Menschen erst voll und ganz... Man muss Leder aus England einführen. Und alle Freiheiten. Freiheit, bravo. Bravo. Gott behüte uns. Pfui. Möge der Himmel uns Vieh und Getreide in Fülle schenken. Sie meinen es ja gut mit der Landwirtschaft. Ich will mich jetzt des Näheren über Sie verbreiten. Was halten Sie von den Maikäfern? Ruhe, meine Herren! Haltung! Wir wollen etwas über die Steuern hören, Herr Rosseck! Steuern? Mein Gott, sind sicher peinlich, aber unerlässlich. Sie sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, wie eine Pumpe, die aus dem Mutterschoß der Erde fruchtbringendes Element heraufsaugt, um es auf die Oberfläche auszuschütten. Bleibt zu entscheiden, ob die Mittel dem Ziel entsprechen und ob die Quelle nicht überlastet wird. Ein ausgezeichneter Vergleich. Grund und Boden sind überlastet. Die Flotte frisst uns auf. Und das Heer vor allem. Ja, das Heer. Sicher, da sind enorme Sparmöglichkeiten. Bravo. Sehr gut. Anstatt dorthin kritiklos mit vollen Händen zu geben, sollte die Regierung... den Handel beschützen. Die Industrie begünstigen. Die Landwirtschaft ermutigen. Sicher. Aber die Landesverteidigung darf darunter nicht im geringsten leiden. Sicher nicht. Und das Fuhrwesen? Auch das nicht. Erlauben Sie mir jetzt in einem Gesamtbegriff... Das kennt man, Gesamtbegriff. Das geschieht, um Fragen über Einzelheiten zu entgehen, um die Wähler mit ein paar Phrasen herumzubekommen. Stünde Seidenschnur hier. Sie vergleichen mich mit Seidenschnur? Mich, der durch 40 Jahre... dessen völkisches Gefühl... Ja, ich vergleiche Sie mit Seidenschnur. Diesem Dorf Catilina. Was ist das, Catilina? War der Anstifter einer Verschwörung in Rom. Aber Seidenschnur stiftet nichts an. Sind Sie vielleicht Polizeispitzel? Die Polizei bleibt aus dem Spiel. Ein Spitzel, ja! Nein. Mitbürger, Wähler, hört mich an. Ich flehe. Hören Sie doch. Ruhe! Er soll über Arbeit sprechen. Natürlich soll man arbeiten. Und Arbeit geben. Wenn aber nichts gebraucht wird. Egal. Damit greifen Sie den Besitz an. Und wenn schon. Herr, ich verliere meine Beherrschung. Ja, er soll bleiben. Soll mich angreifen. Ich schlage mein Leben in die Schanze und bin trotzdem für Freiheit. Das ist unerhört! Ich lasse den Saal räumen. Der Kandidat äußere sich über die Zustimmung, die er in meiner Gegenwart den Ansichten des Grafen Reit gezollt. Hört, hört! Aber meine Herren, ich war auch dabei. Unser verehrter Herr Rosseck hat sich scheinbar den Ideen des Grafen willfährig gezeigt. Er leugnet es gar nicht, ist stolz darauf. Und wie? Eine parlamentarische Taktik, eine geniale List, um die Ansichten und Absichten des Grafen herauszukriegen. So ein Schlaukopf. Herr Präsident. Eine ungünstige Sitzung, lieber Herr. Wirklich. Ich freue mich, Sie noch zu treffen, denn ich möchte mit Ihnen das Referat für mein Blatt über die eben beendete Versammlung besprechen. Ach, Herr Bach, waren Sie Zeuge? Ich hatte hinten mein Tischchen und stenografierte. Ja, was soll ich sagen? Wir stehen vor einer reizvollen Aufgabe. Die Volksstimme ist heute das in liberalen Kreisen aller Schattierungen bei weitem verbreitetste und einzig maßgebende Blatt. Unbestreitbar. Darum muss in Ihrer morgigen Frühausgabe auch ein überwältigender Sieg, der vollkommen durchschlagende Erfolg Ihres heutigen Auftretens gemeldet werden. Aber in Wirklichkeit... Die Wirklichkeit einmal ganz beiseite. Fragen wir, was in Ihrem Interesse unbedingt erforderlich ist. In der Tat. Darüber also sind wir einig. Und darüber, dass es töricht wäre, da die Wirklichkeit uns zur Erreichung unseres Zieles schädlich wäre, sie auch nur einen Augenblick als vorhanden anzusehen. Wahrhaftig. Es macht dies geradezu das Wesen des Politikers aus. Durch eine augenblicklich vorhandene Wirklichkeit lässt er sich in keinem Falle von der in ihm einmal erschauten Wahrheit, ich sage höheren Wahrheit, einer Sache abbringen. Mir schwante längst so etwas. In allem, was Sie für Ihre Wahl getan, sind Sie bisher intuitiv diesem politischen Instinkt gefolgt. Das Organ nun, durch das in allen Sparten des öffentlichen Lebens die höhere Wahrheit der Dinge gegenüber einer ganz gewöhnlichen Wirklichkeit festgestellt wird, ist die Presse. Fabelhaft. Sie meinen wirklich, es sei möglich? Dem Referenten stellt sich das gerade Gewesene folgendermaßen dar. Die Versammlung, unter denen sich leider nicht die besten Köpfe unseres Kreises befanden, damit wird sich jeder scheuen, seine Anwesenheit zuzugeben und niemand kann somit etwas Wesentliches berichten, war nicht immer imstande, den politisch wirklich scharfsinnigen Ausführungen des Redners zu folgen. Wundervoll. Durch fortwährende unsachgemäße Zwischenrufe unterbrochen, gelang es aber Herrn Russek dennoch, sein auf einer lückenlosen, logischen Basis aufgerichtetes System, den Einsichtigen, ein neuer Kniff, zur Anschauung zu bringen. Und es bildete den Höhepunkt der Versammlung, der ganz abrupt und unwillkürlich ausgestoßene Ruf der Anerkennung, den der verehrte Präsident, Herr Landrat Kalb, in die großzügigen Ausführungen des Redners über die Steuern ertönen ließ. Ich gestehe Ihnen, noch keine Stunde der Wahlkampagne hat mir einen solchen Genuss bereitet wie diese. Noch einen Augenblick. Sie werden mir nun, nachdem wir die passende Einleitung gefunden, des Näheren mitteilen, was Sie den Wählern eigentlich haben sagen wollen. Nach Ihren Aufklärungen, und da mir das Beste gerade gut genug scheint, möchte ich zu Haus... Bei Ihnen? Ein Jahrgang Parlamentsberichte, den ich mir verschaffte, steht in der Bibliothek. Und wir werden auch sonst noch Passendes finden. Ich bin zur Verfügung. Wir wollen Seidenschnur mit unserem Artikel den Wind im Voraus aus den Segeln nehmen. Dieser schäbige Fotograf. Aber was fällt mir ein? Ja, wissen Sie, dass ich ihn vernichten, morden kann? Reden Sie. Er schuldet mir 20.000 Mark nebst Zinsen seit 5 Jahren. Ist es sittlich erhört? Ein politischer Rivale ist dem anderen bis über die Ohren verschuldet. Es genügt, um ihn vor seinen Wählern vollständig kaltzustellen. Und damit man Ihnen keinerlei Vorwurf machen kann, werde ich ihm unter der Hand zu verstehen geben, er möge sich bei Zeiten unauffällig zurückziehen. Herr, Sie sind mein Retter. Bleiben die Konservativen. Sie haben in Forstmeister Wenz jetzt einen einigermaßen bedeutenden Kandidaten. Graf Reit und sein großer Anhang werben sehr geschickt für ihn. Um den Grafen unschädlich zu machen, gibt es vielleicht zum Schluss doch noch ein Mittel. Und eins, um Grübel, der die Arbeit in der Tasche hat, auf unserer Seite zu halten. Ja, der. Ich will es schon machen. Folgen Sie mir in einigen Minuten. Vielleicht ist es besser, mein Gesinde ahnt nichts von Ihrer Anwesenheit im Haus. Oft scheint mir dieser Seidenschnurheld Spione bei mir, so genau ist er über Einzelheiten unterrichtet. Nehmen Sie diesen Schlüssel. Über die Wendeltreppe kommen Sie in einen Gang, an dem links das Zimmer meiner Frau, für alle Fälle setze ich Sie in Kenntnis, rechts mein Arbeitszimmer liegt. Sie verlassen mich auf demselben Weg. So sieht sie niemand. In 2 Stunden ist die Wahl vorüber. Nimm dich zusammen. Lauf zu Bach. Punkt 5 Uhr ist verabredet. Seidenschnur erwartet den telefonischen Anruf, dass die Quittung über seine Schuld an mich in Bachs Händen ist. Im anderen Fall kann er noch in diesen 2 Stunden alles in Frage stellen. 50% der Wähler kommen erst nach Feierabend an die Urne. Ich wäre nicht so weit gegangen. Eine Erpressung hätte ich widerstanden. 25.000 Mark sind keine Kleinigkeit. Sie waren längst in den Schornstein geschrieben. Seidenschnur hätte sie mir nie zurückgezahlt. So befreien Sie mich von dem gefährlichsten Nebenbuhler. 5 Minuten nach der Bestätigung vom Erhalt der Quittung lässt er selbst verbreiten, durch ein festgestelltes inneres Leiden sei er eine Ausübung eines ihm eventuell zufallenden Mandates verhindert, wirbt auch sonst auf jede Weise für mich. Und wenn er dich täuscht? Er wagt's nicht. Hier ist das gegen ihn gesammelte Material. Morgen früh würde es in der Volksstimme veröffentlicht. Ihn zermalmen. Eil dich. Und vor allem, lass dich beim Eintritt in Bachs Wohnung möglichst von niemand sehen und gib keinem die Papiere als ihm selbst. Herr Bach, hören Sie, in 10 Minuten bin ich bei Ihnen. Nicht freiwillig, ich werde geschickt. Was sagen Sie? Fatum. Ich muss es endlich anerkennen. Meinen heldenmütigen Widerstand achtet es für nichts. Zwingt mich schließlich nach seinem Willen. Schreien Sie nicht. Ja, ich bin's. Glauben Sie an keine Intrige, Seidenschnurs? Keinesfalls. Gut. Er hat schon angefangen, gegen sich selbst zu wirken? Umso besser. Die Konservativen möglicherweise eine Gefahr. Hoffen wir es nicht. In 2 Stunden ist ja alles entschieden. Er? Sind Sie dessen so sicher? Gott. Grübel, endlich, wo stecken Sie all die Zeit? Hinter den Kulissen habe ich für Sie gewirkt. Was Sie heute Bach zuschreiben, ist teilweise mein Werk. Doch das beiseite. Herr Rosek, in dieser Schicksalsstunde, da ein böser Hauch, der auf der vage Zunge drückt, alles vernichten kann, frage ich Sie. Fragen Sie nicht. Längst ist alles zu Ihren Gunsten entschieden. Ein so teurer Freund, ein so selbstloser Helfer. Eilen Sie zum Wahllokal. Verdoppeln, verhundertfachen Sie sich für mich. Seien Sie wie ein Sturm, ein Aufruhr unter den Schwankenden. Gnädiger Herr, einen Augenblick. Ein Herr wegen der Wahl will... Ich komme auf seinen Posten, wer mich lieb hat. Fuchs... 2-mal bist du mir entschlüpft, diesmal fasse ich dich entscheidend. Nun? Er nahm meinen Antrag an, sprach dich mir zu. Gott sei Dank. Doch bin ich unseres Glücks so wenig sicher wie nach seinen früheren Worten. Aus den Fiebern der Wahl heraus wird er von Neuem bestimmen. Ich gehöre dir für immer. So folge mir in dem, was ich dich bat. Lass dich von mir in Schutzhaft nehmen, bis unser Schicksal über allen Zweifeln ist. Das Versteck ist bereit, in dem dich kein Auge der Welt findet. Gab er dir sein Versprechen, hält er es auch? Ich kenne ihn besser, vertraue ihm nicht. Ich will ihn fragen. Und gibt er dir keine Sicherheiten? So bin ich von jetzt ab in 1 Stunde mit meinem Bündel bei dir. Geliebte, wie der Blitz sind wir ins Nichts verschwunden. Er versprach mich dir. Leidenschaft verführt dich nicht zur Lüge. So wahr mir Gott helfe. Dann muss er's mir gültiger versichern. Sonst in 1 Stunde. Herr Rusek, hier haben keine Erwägungen, kein Hin und Her mehr statt. Wir stehen vor dem entscheidenden, unwiderruflichen Schlag. Jetzt muss gehandelt sein. Graf Reit fordert ein Wort schriftlich zum Pfande, dass Sie Ihre Tochter seinem Sohn zur Frau geben. Dann stünde es fest, hören Sie gut zu, stünde es fest, dass Sie gewählt werden und sollte er selbst seine sämtlichen Bauern und Landwirte zur Urne führen. Aber es ist doch unmöglich. Nichts ist in der Politik unmöglich, Herr, das wissen Sie selbst am besten. Auch gilt Ihr Wort ja nur im Falle eines Sieges. Seidenschnur und die Konservativen im letzten Augenblick gelähmt. Es wäre wirklich entscheidend. Meine Frau. Gnädige Frau sind ausgegangen. Richtig. Ich will meine Tochter fragen. Fräulein Luise soll kommen. Sehr wohl. Eine Frage noch. Haben Sie Herrn Grübel gegenüber keine Verpflichtungen in dieser Hinsicht übernommen? Grübel? Ganz und gar nicht. Glauben Sie doch das nicht. Aber eine schriftliche Äußerung in so heiklen Dingen? Ihr Wort genügt. Nicht wahr, Luise? Du liebst deinen Vater. Welche Frage? Höre mich an, Kind. Denke dir, ich stünde vor einer Entscheidung, von der mein Glück, die Möglichkeit, weiterzuleben, abhängt. Du machst mir Angst. Fürchte dich nicht, Liebling. Und nur ein Opfer deinerseits könnte die Entscheidung zu meinen Gunsten wenden. Wärst du willens, bist du imstande, mein armes Töchterchen, von Grübel zu lassen? Niemals. Ich liebe ihn. Aber Kind, du kannst Gräfin werden, indem du Franz Achim Reit heiratest. Darum handelt es sich. Nie. Er ist ein Dummkopf und Taugenichts, der nur seinen Anzug kennt. Du bist ungerecht. Er hat im Grunde eine größere Bildung, als du denkst. Ausgezeichnete Manieren. Wie oft hast du mir selbst gesagt, er sei ein ausgemachter Trottel. Ich kann dir das nicht auseinandersetzen. Aber zweifelst du an meiner Einsicht, meiner Menschenkenntnis und Zärtlichkeit? Ich bitte dich, meine geliebte Luise, mach den Versuch. Du marterst mich, Vater. Ich befehle ja nichts. Ich flehe dich nur an. Ich kann nicht. Luise, um Gottes Willen, rette mich, Luise, rette mich. Vater! Unmöglich! Gott! So wirst du dir bald sagen müssen, du hast deinen Vater getötet. Tu, was du willst. Mein Ehrenwort, schnell hin! Lieber Freund, haben Sie schon gewählt? Ich komme mit 15 Mann aus Überkirchen. Wir treffen uns im Schwarzen Ross, um von dort aus zusammen zur Wahl zu gehen. Und was? Der Geometer teilte mir heute Morgen mit, die Eisenbahn wird nun endgültig über Bachwitz gelegt. Ich hatte in Hohenwalder Terrains gekauft, in der Annahme, man würde diese Linie wählen und inzwischen Baumschulen darauf angelegt. Damit sitze ich nun im Dreck. Ich muss sie eingehen lassen. Aber wie soll ich plötzlich 800 Bergamotten, 500 Picea Plungens Glauca, 160 Platanen Nordmanniana, 50 Kaiser von China loswerden? Und dafür kann ich doch nichts. Erlauben Sie, hinter Ihrem Park haben Sie 5 Hektar vorzüglichen Boden, reinen Humus. Ich würde Ihnen zu 1,50 Mark das Stück eins wie das andere abgeben. Also gut, wir wollen sehen. Der Kauf ist abgeschlossen, morgen schicke ich Ihnen die ersten Fuhren. Und nun zur Wahl. Diese Kerls verschieben alles auf die letzte Minute. Da gibt es keine Ausreden, Herr Rusek. Sie müssen. Aber ich habe sie schon. Seit 3 Tagen stehen Ihre Füchse in meinem Stall. Das ist Ihr Platz, aber für Ihre Fuhren, die grobe Arbeit, fehlt noch ein Handpferd. Ich habe da eine schwere Stute. Wollte das nur, bevor ich wählen gehe. Wie viel? 1200. Abgemacht. Und jetzt voran. Luise in Hut und Mantel? Wo will sie hin? Wenige Minuten noch und aller guten Geister steht mir bei. Entsetzlicher Moment. Schlägt die Uhr 7 Mal und ich stehe von den letzten mächtigsten Wehen der Ungewissheit geschüttelt am Fenster und muss auf jene Straßenkreuzung starren, von der her sie kommen werden. Welche Grundsätze entscheiden in dieser Spanne über mein Schicksal? Bin ich ganz in die Launen jener Männer gegeben, die zur Wahl gehen? Oder lenkt einer das Geschäft über ihre Absichten hinaus, zu meinen Gunsten oder Ungunsten? Das ist dies jämmerliche Erdenleben, das man ertragen muss. Die Weisen unterrichten einen, die Priester nicht, wie man's zu seinem Vorteil schiebt. Muss ich für mein Wohl die freie Forsche oder die demütige Geste machen? Soll ich frech oder fromm sein, um bedeutend zu scheinen und an die Spitze zu gelangen? Ich war stets zu beidem bereit. Doch in diesem Augenblick will ich mich mit jedem geforderten Opfer zu dem System bekennen, das Erfolg verbirgt. Mit jedem Opfer. Hört mich einer. Menschen, Götter, hört mich an. Da kommt ein Kerl, der wählen will. Eile dich, die Weltuhr saust. Er steht, versäumt die Zeit, und schließlich ist es bei Stimmengleichheit der, der für mich entschieden hätte. Ich laufe zu ihm, rufe ihn an. Wie mir's zumute ist, soll er sehen. Und ist er Christ, muss es ihn erweichen. Tabak zieht er, eine Pfeife heraus. Schlag ihm das Rauchzeug aus der Schnauze, Schicksal, dem Ungeheuer, das mit meinem Leben spielt. Noch 10 Minuten nur, und er bläst den Dampf behaglich durch die Nase. Das ertrage ich nicht mehr. Ich trage es nicht länger. Stoß die Tür auf, Schicksal! Tritt ein in irgendwelcher Gestalt, pack mich beim Kragen und nenne das Gebot. Sei gläubiger und mach dich bezahlt mit was du willst. Nur lass es nicht 7 und alles verloren sein. Dass es nicht 10 Minuten nach 7 wird und ich immer noch hier bin und vergeblich warte. Niemand kommt. Nein, nein, nein. 1000 Mal muss ich Nein sagen, um alle Gegenpläne feindlicher Mächte zu zerstören. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Es beruhigt. Ich merke, ein Plus kommt herauf. Mein Puls wird besser. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich fühle mich lebendiger. Es wirkt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Was war das? Irgendwo geschah etwas im Zusammenhang mit mir. Wo? Was? Von wem? Seidenschnurspartei habe ich doch in jeder Möglichkeit gelähmt. Er wagt nichts wider mich, denn ich zerschlüge ihn. Die Konservativen hängen mit ihrem Erfolg vom Grafen ab. Und bekommt dessen Sohn meine Tochter nicht, verreckt die ganze adlige Bande im Hunger. Evelyn, was wollen Sie? Ich habe keine Zeit, schnell. Verzeihen Sie, dass ich wage, aber in Ihrem Interesse etwas Wichtiges, Entsetzliches. Reden Sie. Geht es die Wahl an? Was wissen Sie um Heilands Willen? Ihre Frau ist bei Herrn Bach. Gott sei Dank. Ist das alles? Ich wusste es schon lange. Folgte ihr, als sie heute ging. Vorgestern im Garten, 5 Uhr nachmittags, in der Nähe des Pavillons, legte er den Arm um sie. Kümmern Sie sich nicht um Dinge, die Sie nichts angehen, Donnerwetter. Es hat seine Richtigkeit. Seine ausgezeichnete Richtigkeit. Der süße Bach. Grübel hatte Plan und Voraussicht, brachte Menschen Tat und Handlung. Mit Bach aber hat es etwas Überwältigendes, Himmlisches auf sich. Er war wie ein Schwebender und nahte sich in einer Wolke. Und doch ist ein Gott! Ich fühle es in diesem Augenblick, bin völlig durchzuckt. Ja, jetzt, Allmächtiger, habe ich dich im Mark empfunden, Allgütiger. Habe Erbarmen, Herr, ich gehöre dir. Dein ärmster, demütigster Knecht steht vor dir. Ich glaube an dich, Gott! Ehrenwort! Oh, Ich habe gesiegt. Sie hörten Der Kandidat, ein Hörspiel nach der gleichnamigen Komödie von Karl Sternheim. Die Personen und ihre Darsteller waren Russek, Norbert Christian, Frau Russek, Brigitte Krause, Luise, Margit Bendukat, Miss Evelyn, Waltraud Gramm, Grübel, Winfried Wagner, Seidenschnur, Reimer Johannes Bauer, Bach, Dieter Mann, Graf Reit, Horst Preusker, Detmichel, Wolfgang Brunecker. In weiteren Rollen hörten Sie Johannes Maus, Werner Kamenick, Jo Schorn, Hans Olof, Guido Matschek, Maximilian Larsen, Horst Gill. Dramaturgie Peter Goslicki. Musik Rainer Bredemeier. Schnitt Margot Etzold, Ton Jutta Kaiser. Regieassistenz Irene Fischer, Regie Rudolf Christoph.